Die Antwort lautete ja. Die Wahrscheinlichkeit, in einen Verkehrsunfall zu geraten, ist erhöht, wenn man Toxoplasmenträger ist. Vor allem dann, wenn die Infektion recht aktiv ist und nicht unbemerkt vor sich hinschlummert. Nicht nur drei kleinere Studien, sondern auch eine groß angelegte bestätigten dieses Ergebnis. Starke Toxoplasmeninfektion gepaart mit einem bestimmten Blutmerkmal, Rhesusnegativ, waren die Hauptrisikofaktoren. Bluteigenschaften können bei Parasitenbefall tatsächlich eine Rolle spielen. Manche sind besser geschützt vor den Auswirkungen einer Infektion als andere. Aber wie passt jetzt unsere Frau mit der Rasierklinge dazu? Wieso erschrickt sie nicht bei dem Anblick ihres Blutes? Warum schmerzt das Durchtrennen von Haut, Gewebe und Nerven nicht, sondern fühlt sich erfrischend an? Für diese Fragen gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Einer davon sind Toxoplasmen. Infizieren wir uns mit ihnen, wird vom Immunsystem das Enzym IDO aktiviert, um uns vor den Parasiten zu schützen. Es baut dann vermehrt einen Stoff ab, den die Eindringlinge gerne essen, und drängt sie in eine inaktivere Schlummerphase. Leider ist dieser Stoff auch eine Zutat, um Serotonin herzustellen. Wir erinnern uns, ein Mangel kann zu Depressionen oder auch Angststörungen führen. Fehlt im Gehirn Serotonin, weil IDO dem Parasiten alles vor der Nase wegschnappt, kann unsere Laune dadurch verschlechtert werden. Außerdem können angeknabberte Vorläuferstoffe des Serotonins an bestimmte Rezeptoren im Gehirn passen und dort zum Beispiel Antriebslosigkeit auslösen. Diese Rezeptoren sind dieselben, die man auch mit Schmerzmitteln anpeilt. Das Resultat ist gleichgültige Sediertheit. Will man aus diesem Zustand heraus wieder etwas fühlen, braucht es vielleicht heftigere Maßnahmen. Unser Körper ist ein kluger Körper. Er wiegt Nutzen und Risiko ab. Wenn ein Parasit im Hirn bekämpft werden soll, ist man eben mal schlechter gelaunt. Die Aktivierung von IDO ist meist so ein Kompromiss. Würde Antriebslosigkeit, die durch IDO ausgelöst wurde, ausreichen, um einen Selbstmord zu begehen? Oder anders gefragt, was braucht es denn, damit man einen Selbstmord in Betracht zieht? Wo müsste ein Parasit ansetzen, um die natürliche Angst vor Selbstschaden auszuschalten? Angst wird einem Teil des Gehirns zugeschrieben, den man Amygdala nennt. Es gibt Fasern, die vom Auge direkt zur Amygdala laufen. So kann man beim Anblick einer Spinne sofort Angst empfinden. Sogar wenn durch eine Hinterkopfverletzung das Sehzentrum im Gehirn zerstört wurde und man deshalb blind ist. Man sieht die Spinne dann nicht mehr, aber empfindet sie noch. Unsere Amygdala ist also wesentlich an der Entstehung der Angst beteiligt. Schädigt man sie, können Menschen furchtlos werden.